Labor für Entrepreneurship, Thomas Bebiolka. Sie sind Philosoph, das waren Sie nicht immer. Ich habe mit Interesse gelesen, dass Sie einen kaufmännischen Beruf erlernt haben. Das stimmt. Und das Wirtschaftsabitur gemacht haben, scheinen Sie nicht in Begeisterung versetzt zu haben. Sie haben anschließend praktische Philosophie, neuere Geschichte, Psychologie, vergleichende Religionswissenschaft studiert und abgeschlossen. So ein Thema heißt, das ist mir so aufgefallen, endlich leben. Endlich leben, das klingt so, als würden wir nicht leben, sondern müssten endlich anfangen. Aber endlich leben kann auch heißen, dass irgendwann der Deckel drauf kommt und das war's dann. Genau. Und wir versuchen sollten, vorher ein bisschen was draus zu machen. Und dann nennen Sie sich Zukunftspioniere und Labor für Evolution. Eine ganze Menge. Fangen wir vielleicht mal mit dem Endlichleben an. So wie ich es optimistisch interpretiere, anfangen richtig zu leben. Zum Beispiel würde ich sagen, indem man sein eigenes Unternehmen gründet, sein eigenes Ideenkind zur Welt bringt. Mhm. Ist das auch bei Ihnen mit drin? Absolut. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, wenn Sie gestatten. Sie haben ja die Spitzfindigkeit der Doppeldeutigkeit verstanden. Endlich leben. Irgendwann geht der Deckel zu. Und diese Formulierung ist entstanden aus 5 Jahren Glücksforschung. Ich habe also wirklich aktiv 5 Jahre Glücksforschung betrieben. Das war im Jahr 2003. Da haben wir ein Haus in der Lüneburger Heide zusammengepackt und ich habe mit meiner Frau einen Caravan gekauft und wir sind wirklich, das war ein Teil der praktischen Philosophie. Glücksforschung betrieben heißt, Sie haben es aufgegeben, oder? Nein, ich habe es nicht aufgegeben, ich habe es richtig angefangen, weil ich bin zu den Leuten gefahren, die klugen Bücher geschrieben haben, habe an der Tür geklopft und wollte mit denen Tiefeninterviews führen, ob denn das, was da in den Büchern drinsteht, in ihrem eigenen Leben auch sichtbar ist. Oh, unangenehm. Und ja, das war nicht immer so toll. Also wir sind auch achtkantig rausgeflogen stellenweise, aber daraus wurden dann im Nachhinein interessante Gespräche. Und vielleicht ganz kurz ein Ergebnis dazu. Ich habe also definitiv herausgefunden, dass eine wesentliche Erkenntnis der Glücksforschung war, die meisten Menschen bereuen, wenn sie das Glück haben, betagtes Alter zu erreichen, nicht so sehr, was sie gemacht haben, sondern das, was sie nicht gemacht haben. Und das ist ein Plädoyer dafür, halt eben jetzt ein kleiner Sprung, zu endlich leben, darüber nachzudenken, was denn zu einem guten Leben gehört. Das ist mir eine gute Frage. Was gehört zum guten Leben? Was gehört zu einem guten Leben? Heute Morgen saß ich im Zug, noch mal ein bisschen weiter ausholen, man kann diese Fragen einfach nicht per Definition beantworten. Da las ich im Hamburger Abendblatt, dass die Altersgruppe 15 bis 24, eigentlich unsere Zukunft, im Augenblick 400.000 Menschen in diesem Alter überhaupt keine Lehrstelle haben, keine Ausbildung haben, keine Arbeit finden und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat, glaube ich, geschätzt, dass es bis Ende des Jahres 500.000 sein werden. Wenn ich die jetzt frage, ob sie ein gutes Leben führen, bin ich ziemlich sicher, werden die meisten wahrscheinlich sagen, natürlich nicht, weil wir werden nicht gebraucht. Und ein Mensch, der nicht gebraucht wird, ist sehr weit davon entfernt, ein gutes Leben zu führen. Und keine Lehrstelle haben heißt, ich werde nicht gebraucht? Viele ziehen die Schlussfolgerung daraus. Nach 50, 80 oder 100 Bewerbungen scheint also bei Menschen in diesem Alter der Schluss nahe zu liegen, dass man nichts kann, was irgendwie interessant ist in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Verwertung aus ist oder auch auf Effizienz, was übrigens ein großes Problem ist, wenn man ein System auf Effizienz... Ja, klar, ja. Da sind wir gleich. Gut. Ganz schnell. Also Glücksforschung. Jetzt würde ich mal springen aus dem, was Sie da schreiben und sagen, also Glücksforschung. Sie sagen, man kann über Selbsterkenntnis Wert schöpfen. Mhm. Das leuchtet mir sofort ein. Ich hoffe, dass so der ein oder andere Ökonomenkollege da nicht zuhört. Das ist für Ökonomen eigentlich gar nicht vorstellbar. Wir würden sagen, eher so Unsinn oder gehört jedenfalls nicht zur Ökonomie. Noch. Noch nicht. Selbsterkenntnis. Da denkt man ja an sich nicht so sehr an Philosophie, sondern da denkt man an Psychotherapie und sowas. Ist Philosophie, so wie Sie es betreiben oder betreiben möchten, ist das ein Weg zur Selbsterkenntnis? Ich denke immer Kant, da habe ich Mühe, das zu verstehen. Also ob ich da über mich was erkenne, weiß ich nicht. Naja, in Ihrem Buch zitieren Sie ja auch Herrn Sokrates. Sapere aude stand über dem Tempel von Delphi, erkenne dich selbst. Und wir stehen in einer 2500 Jahre alten Weisheitstradition. Gelegentlich wäre es wirklich klug, gerade in dieser Zeit, das ein oder andere Buch wieder aufzuklappen und darin zu lesen. In der Schule kam das nicht vor, bei mir jedenfalls. Erkenne dich selbst, sondern wir waren irgendwie dumm und frech Und daran kann man gebildet, sich auch selbst erkennen. Ja, und die Bildung hieß, dass wir das, was da uns in unsere Köpfe sollte, so mehr oder weniger akzeptieren und auch noch das brauchen. Ja. Also das war nicht Delphi. Ja, klar, aber ein wunderbares Zauberwort, was man halt in der praktischen Philosophie lernt, ist Mäeutik, also die klassische Hebammenmethode von Sokrates. Eine Methode, die ich im Coaching sehr gerne anwende, ohne dass ich sie erkläre oder definiere, weil der Begriff an sich schreckt ja erst ab, als dass er einlädt. Aber was damit im Prinzip gemeint ist, ist, jemand in die Kraft seiner eigenen Potenziale zu führen und ihm überhaupt eine Brücke zu bauen, das rauszufinden, was man gut kann, was ich übrigens dringend raten würde, den 15- oder 24-Jährigen zu sagen, weil jeder kann mit Sicherheit irgendwas besonders gut. Schule bereitet nicht unbedingt darauf vor, das rauszufinden. Also, in meiner Schule war das nicht so. Meine auch nicht. Da denkt man sofort an Berufsberatung, so Arbeitsamt, Abteilung Berufsberatung. Das klingt nicht so richtig aufhellend. Da habe ich persönlich auch Erfahrung mitgemacht. Ich hatte auch eine schwierige Phase, bevor ich dann mittlere Reife machte, saß ich auch mal im Arbeitsamt vor einem Berufsberater und musste aus einem Draht eine Figur biegen, was dann nicht so richtig funktionierte. Und er schloss dann daraus, dass ich für einen technischen Beruf nicht geeignet sei. Fand ich einen klugen Rat. Der zweite kluge Rat war eine Aufnahmeprüfung bei Böhringer Ingelheim, als das Unternehmen noch existierte. Und da habe ich versucht, Biologielaborant zu werden und musste eine Ratte sezieren. Und dann wollte ich die nicht narkotisieren. Und dann sagte der Mann, ja, wenn sie... Die lebte noch. Die lebte noch, die musste von mir getötet werden, sonst hätte ich sie nicht aufschneiden können. Und da sagte ich, das mache ich nicht. Und dann sagte er, wenn Sie Schwierigkeiten mit diesen Hierarchien haben, können Sie hier nichts werden. Das fand ich auch einen guten Rat, da bin ich wieder gegangen. Manchmal ist so ein Rat, war jedenfalls ehrlich und das hilft weiter. Also ich kann dann nur zuraten, das auszuprobieren. Bleiben wir mal bei dieser Selbsterkenntnis, endlich leben. Ja. Wie ziehen Sie da den Bogen? Also nehmen wir mal den Teil der These, ich lebe bisher noch nicht vollständig und sollte versuchen, mit einem Ruck anzufangen zu leben. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Also ich habe eine Reihe von World Cafés zu diesem Thema durchgeführt, wo ich Menschen die Gelegenheit gebe, im Dialog mit anderen und in einem sehr interessanten rotierenden Verfahren sich der Frage zu stellen, was in ihrem Leben denn eigentlich fehlt, damit sie richtig leben können. Und ein Ergebnis davon ist, dass viele einfach feststellen, dass also eine Lebenseinstellung, wie wenn ich 65 bin und ich bin dann Rentner, dann fängt das Leben richtig an, mit Sicherheit einer der größten Irrtümer ist, die man begehen kann. Sondern sich wirklich ernsthaft hinzusetzen und sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich machen mit meinem Leben? Und letztendlich, wie man in einigen spirituellen Traditionen weiß, der Tod kommt stellenweise ohne Warnung. Ich habe im letzten Jahr zwei Freunde beerdigt, beide im Alter von 54, erstaunlicherweise, mit denen ich eine sehr lange Freundschaft hatte. Der eine war auch Philosoph, auch bekannt, und innerhalb von einem halben Jahr war er nicht mehr da. Und ich weiß, dass er zwei kleine Kinder hinterlässt. Also das sind Erfahrungen, die halt eben jeder wahrscheinlich schon gemacht hat in seinem Leben. Und das bringt mich auf jeden Fall sehr stark zum Nachdenken und da gucke ich sofort auf mein eigenes. Macht man damit wirklich die Menschen glücklich? Vertreten wir die Gegenthese. Ein Freund von mir hat den Satz, der heißt, Lebenslügen sind Überlebenswahrheiten. Da ist was dran an dem Satz. Ja, natürlich. Lebenslügen ganz klar. Sind Überlebenswahrheiten. Ja. Ich brauche manchmal diese Lügen, um so mich zu arrangieren und zu sagen, so schlimm ist es ja gar nicht. Und eigentlich, ich habe ein Auto, eine Wohnung, eine Frau und Kinder. Klar. Ist doch eigentlich alles im Lot. Ja. Aber glauben Sie denen, dass Sie glücklich sind? Mache ich Sie glücklicher, indem ich sage, das ist alles ein bisschen Schablone und ein bisschen konventionell. Und eigentlich wärst du vielleicht ein Künstler. Und du, also, das trifft ja mitten in so Sinnfragen hinein. Ja. Tun Sie den Leuten einen Gefallen, wenn Sie sich sozusagen in Ihren Lebenslügen anstechen? Nur wenn Sie darum bitten. Ich bin ja nicht missionarisch. Und letztendlich, ich arbeite ja auch als Mediator und da ist ein oberstes Prinzip sowieso die Freiwilligkeit. Ich kann zum Glück keinen zwingen. Also wenn niemand kommt, der in einer schwierigen Lebenslage ist oder vielleicht in einer Krise, muss ich sogar so weit gehen, dass ich sage, es hat Beratung sowieso keinen Sinn. Und letztendlich, mir also sind im Augenblick im Coaching die Menschen am liebsten, die eigentlich in einer Krise stecken oder zumindest eine erlebt haben. Weil ich merke, es gibt sofort eine andere... Weil sie erst offen werden. Ja klar, es gibt sofort eine andere Beziehungsebene. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie machen Sie das? Also jemand sagt, ich bin unzufrieden. Sie sind praktischer Philosoph. Wie gehen Sie daran? Also mit so einer Frage ist in mein Coaching noch nie einer gekommen. sondern die Fragen sind meistens ganz anderer Natur, stellen sich aber dann als wesentliche existenzielle Fragen heraus oder zum Beispiel auch als Sinnkrise. Also mir ist noch keiner gekommen und gesagt, ich habe eine Sinnkrise. Die sitzen meistens direkt in der psychosomatischen Klinik und werden dann da bearbeitet. Aber die suchen sich keinen Coach. Vielleicht erst später, weil sie in dieser Klinik eine neue Perspektive eröffnet haben, dass in ihrem Leben irgendwas nicht stimmt. Also jemand kommt mit in einer Krisensituation zu Ihnen. Ja. Was machen Sie in Richtung dieses endlich zu leben anfangen? Es ist ja ein Gespräch, es ist ja nicht nur ein einmaliges Gespräch, sondern es ist ein Prozess. Ja. Und in diesem Prozess kommen wir ganz schnell an Punkte. Das spüren Sie ja auch in der Arbeit, wo jemand sagt, entweder druckst du drum rum und kommt nicht auf den Punkt, was allein schon ein interessantes Phänomen ist, oder er sagt, das ist es. Ja? Und ich habe dann die Aufgabe zu überprüfen, ob es das wirklich ist. Und oft stellt sich heraus, dass es etwas anderes ist. Sie sind Sparringspartner, ja, kann man das so sagen? Ganz klar. Ist auch eine gute Formulierung für Coaching. Ich bin Sparringspartner auf Zeit. Sie versuchen nicht dem anderen zu sagen, was richtig ist, sondern er muss es. Richtig. Mehrhäutig. Also ich versuche wirklich den Prozess so anzulegen, dass mein Gesprächspartner, mein Gegenüber selber rausfindet und sagt, aha, genau so ist es und kann mich dann auch am besten vergessen und hat das Gefühl, wie Lao Tse es ja schon definiert hat, führe andere so, dass sie am Ende sagen, sie haben es selbst gemacht. Die beste Form von Führung überhaupt. Ist nicht unbedingt weit verbreitet, glaube ich. Ja. Wenn man sagt, Sinnstiftung, Sinn im eigenen Leben finden, das klingt so esoterisch, dann haben die meisten keine Zeit oder sie finden, das ist so eine abstrakte Spinnerei. Mhm. Sie würden sagen, das ist ein wesentlicher Inhalt. Absolut. Also ich weiß aus Burnout-Studien, dass im Augenblick sehr viele Mitarbeiter, auch in gehobenen Führungspositionen, von ihrem Unternehmen verlangen, dass sie ihnen mehr Sinn in ihrer Tätigkeit vermitteln. Also sie könnten zum Beispiel auch ein Sabbatical machen. Oder eine Freundin von mir macht Manager ohne Grenzen. Da können sie sich in ein anderes Land, wenn sie bestimmte Kompetenzen haben, vermitteln lassen, um einfach in Bolivien in einer Suppenküche zu arbeiten. Das erweitert den Horizont ungemein. Sie kommen raus aus ihrer Tretmühle, sehen einen anderen Teil der Welt und letztendlich können sie ihre Kompetenzen in einem sinnvollen Bereich optimal einsetzen. Alle haben was davon. Klassische Win-Win-Situation. Ja. Also Sinn heißt für Sie etwas tun, was macht, was befriedigt, was aus den alten Schablonen rausführt. Ja. Tiefe Zufriedenheit auslöst und auch Glück. Ein Glücksgefühl. Helfen zu können ist, oder dienen, sagt man im Augenblick so, wirklich dienende Führung, brauchen wir dringend, ist ein direkter Weg, ein ganz tiefes Gefühl von Zufriedenheit zu erlangen, nützlich zu sein. Und Sie helfen den Menschen, ihren jeweiligen eigenen Sinn oder was ihnen Sinn macht, zu finden? Wenn es geht, ja. Das macht mich wiederum zufrieden. Ja, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Wir kommen ja ein bisschen von der Ökonomie und vom Gründen und wir haben das Thema Philosophie meets Entrepreneurship. Was hat das mit Ökonomie zu tun? Die Leute werden zufriedener, schön, das ist sicher Ökonomie. Ja. Hat es was mit Gründen zu tun? Absolut, weil Sie haben ja am Anfang das Wort Zukunftspioniere genannt. Und das ist ein Unternehmen, was wir im Augenblick gründen. Demzufolge ist Entrepreneur sein, weil ich habe ja Ihnen auch geschrieben, auf der Basis von Kopfschlägkapital, für mich total sinnfällig, wird auch Zeit übrigens, das intellektuelle Kapital aufzuwerten im Vergleich zu der klassischen Finanzierung. Ich habe ja selber einige Jahre Gründungsberatung gemacht und habe das Dilemma immer vorgefunden. Ich bin auch zu Bankgesprächen mitgegangen und saß dann da stellenweise auch mit Schlips und habe mir das angehört, was einige da erleben mussten. Das war nicht immer schön. Aber Zukunftspioniere wird eine Gründung sein, die ich mit zwei Kooperationspartnern mache. Ein Kooperationspartner ist Gesiko von Lübcke. Der hat ein Buch jetzt geschrieben, das heißt Zukunft erwächst aus Krise. Da stellen wir unseren Ansatz vor, wird im Oktober erscheinen. Ich mache hier ein bisschen Werbung. Und da machen wir klar, dass wir eigentlich eine völlig andere Form von Bildung brauchen. Ja. Also ich bin dieses ja auch durch erkenne alles... Erkenne dich selbst, ja, dieses genau. Delphi, erkenne richtig, dich selbst. Richtig, also, aber noch viel radikaler. In der Form, dass momentan an allen Ecken und Enden sichtbar wird, dass die alten Konzepte oder einfach das Downloading von alten Konzepten und alten Weisheiten uns ja einfach nicht weiterführt. Können Sie mit dem Satz von Bukowski was anfangen? Fast jeder kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot begraben. Absolut. Absolut. Also trotz Bildung. Ja. Und denkt ja erst durch Bildung wird. Ja. Also ist was falsch an unserem. Aber Bukowski ist ja auch einen bestimmten Schritt nicht gegangen. Deswegen war es ihm auch nicht möglich, eine Alternative dazu zu finden. Ich bin der Meinung, dass nicht jeder als Idiot begraben wird. Ich widerspreche an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass wir diese Veranstaltung... Das wäre wirklich ein fatales Ergebnis des Lebens. Ja? Er sagt ja fast. Ja, und das fast. Endlich Leben bedeutet übrigens auch, dass die kostbarste Phase, nämlich das Sterben, von vielen Menschen völlig falsch eingeschätzt wird. Das hört sich natürlich salbungsvoll an, aber ich glaube, ein Aspekt oder eine Sichtachse, wie Sie das nennen, von Zukunftspionieren wird darin bestehen, neue Bilder für das Alter zu finden. Weil ich glaube wirklich, dass wir momentan in eine Situation hineindriften, wo unheimlich viele Menschen totale Angst vor dem Alter haben, möchten weder gebrechlich noch krank sein. Und irgendwann in einem Altersheim zu sitzen und für nichts mehr nützlich zu sein, ist mit Sicherheit eine Horrorvision von vielen. Und wir haben übrigens vor 5 Jahren mal eine Veranstaltung in München dazu gemacht. Da saßen tatsächlich einige Vertreter von Seniorengeneration, sagt, noch nie hat in dieser Stadt irgendjemand zu so einem Thema eine Veranstaltung gemacht. Da sagte ich, ladet uns doch nochmal ein. Können Sie uns einen kurzen Blick geben als Zukunftspionier, wie Alter dann aussehen könnte? Schöpferisch, ja, und generativ. Generativität finde ich einen ganz tollen Begriff. Das bedeutet eigentlich im Idealfalle, dass man im Alter alt und weise ist und selbstverständlich auch Erkenntnisse gesammelt hat, die unbedingt der nachfolgenden Generation zur Verfügung stehen sollten, um vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht unbedingt selbst machen zu müssen, wobei man daraus natürlich viel Klugheit schöpfen kann. Aber also da geht die Fantasie richtig auf, was da alles denkbar und machbar wäre. Da könnten wir eine eigene Veranstaltung zu machen. Aber vielleicht guckt dann jemand mal nach dem Begriff Generativität. Da gibt es sehr schöne Literatur auch zu. Aber vielleicht so ein Satz. Normalerweise heißt es ja, früher waren die Alten gefragt, weil sie Lebenseinsicht hatten, die noch galten. Heute geht der technische und soziale Wandel so schnell, dass sie altes Eisen sind und überhaupt nicht gefragt werden. Und jetzt ist die Frage, wie kann man in so einem beschleunigenden technischen und sozialen Wandel Alter als, was ist das Wertvolle daran? Geschichten zum Beispiel. Also das ist ja richtig, wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer mehr beschleunigt, das Wissen soll sich angeblich alle 7 Monate verdoppeln, erweitern. Also wenn man sich das überlegt, in 5 Jahren haben wir Beschleunigungsfaktor dann fast 50. Die Studenten erleben im 3. Semester, dass das, was sie im 1. gelernt haben, schon veraltet ist. Ja. Heißt das, aber das wäre doch toll, eine gute Grundlage mal darüber nachzudenken, was wirklich erstrebenswertes Wissen überhaupt sein soll. Ja. Da kommen wir wieder in diese Sinnfragen. Die ändern sich ja offenbar nicht. Ich finde schon, dass Sinn in der jeweiligen Zeit gefunden werden muss. Das ist übrigens auch dann ein gutes Verständnis von Philosophie, dass es einfach ein Ausdruck davon ist, das Bewusstsein seiner Zeit auf den Punkt zu bringen. Das heißt also, was im 18. Jahrhundert stellenweise darunter verstanden war, das nützt mir heute relativ wenig. Ich persönlich, nicht, dass sich das jemand so vorstellt, ich lege nicht abends auf meinem Divan und lese Kant oder Hegel oder so. Das habe ich vor 20 Jahren mal gemacht. Mir sagt das heute relativ wenig, vor allem, weil ich es auch kenne. Aber das führt uns das so nicht weiter. Das kann es nicht sein, ja. Vielleicht zum Schluss irgendeine Anleitung, sind ja potenzielle Kunden von Ihnen, irgendeine Anleitung, was der erste Schritt sein könnte, zu diesem endlich Leben zu kommen? Ja, Meditation zu lernen zum Beispiel. Gute Sache. Kann ich nur für werben. Nach innen zu schauen, statt immer nach außen zu gucken und da die Anregung zu suchen. Einfach mal einen Schnitt machen und gucken, was in einem selber so los ist. Erkenne dich selbst wieder. Ja. Genau. Ja. Und da kommt eine Menge, der Chor der Stimmen kommt dann hoch und da haben sie eine Menge zu tun. Das war ein schönes Schlusswort.